Das bunte Leben und der schwarze Tod von Walddorf. Ein Hörspiel in zwei Teilen von Harald Müller. Erster Teil: Das bunte Leben. Ich, Carolus Lassenius, Pastor an der Johanniskirche in Magdeburg, geboren im Hornung Anno Domini 1605 zu Wittenberg, schreibe diese Blätter zum Gedächtnis für meine Tochter Anne im 76. Jahre meines Lebens. Anne, mein Herz, liebes Töchterlein, ich bin alt. Bald wird der Winter kommen für meinen sterblichen Leib und bereitet schon liegt in der Truhe mein Sterbehemd. Wirst du also lesen, diese Blätter? So ist mein Licht schon ausgelöscht. Viele Tränen sind über meine Wangen gelaufen in den betrüblichen Zeitläuften, die ich durchlebte. Nun aber ist der Tränenquell versiegt, und es ist mir, als ob alles Leid wäre wie welke Blätter im Herbst, wenn der Wind sich erhebt und sie verweht, so dass kein Mensch mehr etwas von ihnen erblicket. Etliche Jahre schon hatte der grausige Glaubenskrieg gewütet, der 1618 im Böhmischen begann und sich wie ein fressend Feuer ausbreitete in den deutschen Landen. Die Absicht der Katholischen ist allgemeinkundig und offenbar. Seit langem schon wollen sie nichts anderes als die Unterdrückung der rechtgläubigen Evangelischen, deren Verfolgung durch sie allgemein ist. Die Absicht der Evangelischen ist allgemeinkundig und offenbar. Seit langem wollen sie nichts anderes als die Unterdrückung der rechtgläubigen Katholiken, deren Verfolgung durch sie allgemein ist. Hier, Gustav Adolf, der größte Teil von ihnen ist jämmerlich umgekommen oder von seiner Religionsausübung dergestalt verjagt, dass sie in Not und Verzweiflung ihr Leben enden und glücklich die geschätzt werden, die durch das Schwert gefallen sind. Mir, Albrecht von Waldenstein, Herzog von Friedland, wollen bei solchem Jammer und Elend der Glaubensverwandten Augen und Herz bluten. Summa, unsere Gegner und Feinde grünen, unsere Freunde und alle Gegner des Luthertums schmachten in Not und Unglück. Ich werde derohalben mit euch, Reiterei und Fußvolk, 100 Schiffen nach Deutschland übersetzen, damit ich solche Macht zum Schutze der bedrängten Kirche Gottes gebrauche. Ich werde derohalben mit euch Reiterei und 100 Fähnlein Musketiere und Feuerröhrer gen Norden ziehen, dass ich das nicht aus eigenem Grund solche Macht am Kriege tue, Schutze der bedrängten dass ich Kirche Gottes gebrauchen, gewaltig gereizt, sie von ihren vielfältigen Pressuren erretten möge. Gott! Den Allerhöchsten, vor dessen Auge ich hier stehe, nehme ich zum Zeugen, dass ich das nicht aus eigenem Wunsche oder Lust am Kriege tue, sondern dass ich dazu seit manchen Jahren gewaltig gereizt und getrieben worden bin. Mit welcher Furie damals die Soldateska auf ihre Opfer losgefahren, gleich bissige Hunde auf ein armes Schäflein, davon geht noch heute die Kunde. Städte, wo ein gut Regiment auf Ordnung sah und wo das reine Wort Gottes durch treue Diener verkündet wurde, sind mit Butz und Stängel vom Kriegsfeuer gefressen worden. Und ist nichts zurückgeblieben als die Gräuel der Verwüstung und Unkraut, welche solche Wüsten nahe bedeckt. Flecken und Dörfer, die da mitten im fruchtbaren Gelände lagen, sind gebrannt Mann, Weib und Kind ermordet worden, sodass nur dürftig Gemäuer und Ödland geblieben, von keiner Pflugschar mehr durchforst. Im ersten Jahrzehnt habe ich wenig vom Kriegsleid erfahren. Dann aber zog ich auf das Geheiß meines Bischofs ins Vogtland. Jetzt nach links, junger Herr. Da sehe ich nur Gestrüpp und Unterholz. Ein schmaler Pfad führt gut versteckt zu unserem Dorf durch dichte, dunkle Wälder. Wie heißt euer Dorf? Wir nennen es Walddorf, das genügt. Nämlich, ihr soll auf keine Karte. Ja, hochgebietender Herr. Es ist ein gar mächtig stiller Winkel, der sonst so lauten Welt. Oh, Toffel, Toffel. Der Schlaumeier redet was daher. Wieso? Ja, lass ihn. Ja, unser Walddorf war zur Gänze von waldigen Bergen umschlossen und treu behütet. Lag an der Biegung eines Tals, so dass man es erst sah, wenn man am ersten Hütchen stand. Felder und Wiesen erstreckten sich weit ins Tal und an den Berghängen hinauf. Der Acker gab uns das schwarze Brot, das nur starke Zähne beißen konnten, und weißes Kraut, Kürbis und Rüben zur Zuspeis. Flachs und Wolle verspannen wir in Winterszeiten, und im Frühling zogen die Jungleute mit schweren Packen aus Linnen und Wolle in die Stadt, um solches zu verkaufen. War das Geschäft gut? Die ob ihrer Schätze in der Heiligen Schrift gepriesene Königin von Saba hätte sich nicht viel gemacht aus dem, was wir heimbringen. Aber wer da auf der Heerstraße hinzieht, nimmt uns nicht wahr in unserem Wald. Das ist mehr wert als alle Reichtümer in dieser Zeit. Junger Herr, wir sind da. Habt ihr mit meinen Hans sehen? Gott steh uns bei, die alte Hutz. Mein Hans, habt ihr ihn in der Stadt nicht sehen? Still, alter Hakennas, er ist tot. Jörg, du lügst. Mein Hans kommt wieder. Er kommt als Feldhauptmann, als Obrist. Er wird mir güldene Batzen bringen, einen Sack von Goldfüchsen, taften Röck, einen Marderpelz und Schnallenschuh. Er war ein Lump, ein Schuft von Kindesbeinen an, ein wahrer Schwadronierer, übler Lügentrommelschläger. Er fluchte, soff und rannte jeder Schürze hinterdrein. Und als der Krieg anhob, ging er dem ersten Werber auf den Leim. Nein, nein, nein, nein, nein. Die Vettel ist vom Teufel besessen. Naja, kein Mensch hasset sich selbst. Von daher kommt's, dass auch die Affen ihre Kinder lieben. Dich zum Exempel. Da steht das Pfarrhaus, junger Herr. Tu es, Pastor Loki? Ja, ich bin Adam, der Pfarrer von Walddorf. Ego sum Carolus Lassenius. Karl lassen. So auf Deutsch. Drei junge Männer dieses Fleckens kamen zum Markt in die Stadt. Sie fragten den Bischof um einen in der Theologie studierten Mann. In meinem Alter ist der Tod schon Stubengenoss. Er steht mit mir am Morgen auf und legt sich am Abend mit mir ins Bett. Da ist es gut, einen zu wissen, der mir im Amte nachfolgt. Nein, Herr Pfarrer, ihr seht zu schwarz. Der Herr sättige euch mit einem langen Leben. Schnickschnack. Wenn Herz, Leib und Füße müde, muss die Ruhe kommen. Wo hast du studiert? Ich habe nach fleißiger Arbeit das Studium der Theologie in Wittenberg absolviert. Summa cum laude. Ich bin danach ordiniert worden. So, so. Ein wohlstudierter Mann. Aber hier lebt ein armes Volk. Wenn du auf unsere Holzkanzel trittst und auf diese schwer geprüften Seelen hinunterblickst, die da seufzen unter des Lebens Kümmernissen, deren Hände vor Arbeit krumm sind und deren Finger vor Gicht verquer. Da sind ausgeputzte, wohlgezierte Sätze nichts nütze. Auch mit simplen Worten kann ich Ihnen sehr wohl explizieren, sine ira et studio, ich meine unpassionierten Gemüts, dass die böhmische Wahlfreiheit, welche den Böhmen die Kommunion sub utraque verstattet, einzig eine parteiliche Deklaration zur Fundierung der jesuitischen Prätension. Nun ja, Gott hat dir gewiss genug Grips gegeben, dass du erkennst, was hier Not tut. Meinen wahren evangelischen Glauben wieder den päpstlichen Irrglauben zu setzen, bin ich nach Maßen der Heiligen Schrift befugt. Und ich... Bla, bla, bla, bla, bla. Auf dem Tisch liegt ein Büchlein mit frommen Sprüchen, die ich gesammelt im Lauf der Jahre. Gib es mir und lass mich zum Sterben allein. Gott schütze dich und dieses Dorf. O ihr langen Tag und Nächte, in so mancher bitterer Pein. Ach, das wär die Kunde brächte, das jetzt sollt ein Ende sein. Waren meine Walddörfler auch ein armes Volk, so gab es dennoch für sie heut einen Festtag. Der schmale Erlös des Handels wurde verteilt, wie auf die Ostertag aß man statt Schwarzbrot Hippen und das junge Volk tanzte wild hinter der Kirche. Leut, wir sind reich! Hebt die Beine, tanzt, singt und sprengt! Oh, weh, weh, dieser dumme Toffel. Sie achten nicht einmal darauf, dass der Märzwind kalt vom Heideberg herunterfegt. Frierst dich, junger Mann? Es ist auszuhalten. Ich bin die Marie Töpferin und hüte das Pfarrhaus. Wer bist du? Ich bin der neue Pfarrer. Seltsam. So schaust gar nicht aus. Hey, Marie Töpferin, komm, tanz mit mir. Toffel, ich mag nicht. Der Pfarrer liegt auf dem Tod. Komm, Jule, ich schwenk dich auch mal so. Nein, Jule, nein. Um böser Fleischeslust zu entgehen, meide man alles, was dazu Anlass geben kann. Ach, Kätchen, Kätchen, diese Musik. Na, Jule, hast du ein Hinkebein? Aber lass sie sich nicht bei den Arschbacken packen. Das Pulver entzündet sich am Feuer. Es ist lustig, wie ihr eigenes Gemüt voll der unkeuschen Gedanken und Begierden ist, die sie den anderen nachsagt. Du bist klug, Marie. Für einen Pfarrer weißt du gut zu schmeicheln. Kuno mit der Kuhglocke, unser öffentlicher Trommelschläger. Grund und zu wissen machen wir einen Toten. Adam, der Pfarrer, im 73. Jahr, hat dem Dorfe treu gedient, mancherlei fromme Hantierung vorgenommen und ist also in den Himmel versetzt worden. Du musst die Totenpredigt halten. Bist du nicht traurig? Der Tod hat keine Schrecken für mich. Er gehört zum Leben wie die Sonne und der Mond. Lies ihm ein Sprüchlein aus seinem Buch. So schenke denn mein Gott den Wermutsbecher ein. Von deiner Gnadenhand will ich ihn gerne trinken. Du wirst in meiner Not beständig bei mir sein und mich auf dieser See nicht gänzlich lassen sinken. Ja, mundus est mare, vita nostra navis, nos sumus migrantes. Welch süßes Schnurrzchen, welch wohlkleine Stimme. Ein wahrer lateinischer Gottesmann, wohlgebildet und wohlgebaut. Hey, Julchen, hast du das gehört? Wo ein junges Äffchen ins Fenster guckt, tut man ihm gleich Tor und Tür auf. Und die Marietöpferin noch mehr. Kätchen, Kätchen, du bist schlimm. Wie sie ihn anzieht, wie sie so hüpft. Das ist die heimliche Lüsternheit. Lüsternheit auf einem Pfarrer. Grad, grad. Ob Knecht, ob Bauer oder Pfarr, sie kann die Mannsleut mächtig sehnsüchtig machen. Man sagt, ich hätte die Art auch. Ich muss mich hüten. Ich zog in die Pfarr und ging meinen Amtsgeschäften nach. Ich taufte die Kinder, fügte die Liebenden zusammen und brachte alle, die am End ihrer Erdenreise, auf den Friedhof. Die Marie Töpferin sorgte sich um mein Haus und Wohlergehen. Pfarr, was koche ich dir diese Woche? Ich weiß nicht recht. Hammelhirn am Montag? Nein, Honigfladen. Schlackermaul. Setz dich zu mir. Ich kann stehen. Dienstag Hasenherz. Lieber Holundertrauben. Ein Herz ist auch nicht nur Muskelfleisch. Wie meinst du das? Tabalabab. Werdet ihr wohl narrisch Kindvolk? Ja, ja, ja. Du bist nicht wie der alte Pfarr. Der eine zeigt Jesum in dieser, jener in einer anderen Kammer. Doch eine lateinische brauchen wir nicht. Gott segne eure Einfalt. Nun bist du bös. Den Satten, die im Fett des Wohlseins sitzen, ist leichter predigen als uns. Sie hocken breitärschig in ihren Kirchenstühlen, erinnern sich des Herrn nur an Sonntagen aus Galanterie und ihr Gott ist ein guter Mann. Unsere Walddörfler brauchen Gott immer. Geh, red mit ihnen und tröste sie. Sie müssen dich besser kennenlernen. Du bist Flachs, der Hirt. Ich kann's nicht leugnen. Du stehst auf dem Heideberg und schaust, wie der Tag unser Dorf der Nacht übergibt. sie, wie furchtsam die Hütten sind. Sie drücken sich voller Angst an die Kirche. Ja, Pfarr, der Wald macht seine Attacke. Schickt der Kirch seine Würgeengel. Zur Stunde die Toten dem Stauben steigen. Die Gesichtslosen. Die gehörnten Krieger mit giftgrün bemoosten Krallenfüßen und ihrem fellbewachsenen Haupt. Lisbeth mit dem Pulsadermesser. Hannoven, Freibeuter, Banditen. Glücksritter und Haderlumpen. Da habe ich ein großes Ohr im Wind. Du warst nicht in der Kirche, als wir den alten Pfarr zur Ruhe legten. Es geht ein Wolf hier auf dem Berg. Ich blieb bei meinen Schafen. Du magst mich nicht. Ihr Pfaffen habt Christi Mantel übel zerrissen mit eurer teuflischen Federfuchserei. Von daher kommt dieser grausame Krieg. Er hat euer Dorf bisher verschont. Dennoch dein großer Zorn auf uns Pfaffen. Wir mussten uns in den Wäldern verkriechen. Was für ein Leben. Wenn rings im Lande das Elend haust. Wenn die gierige Kriegsfurie alles verschlingt. Wenn nur noch Trümmer zum Himmel schreien. Das Leben ist nicht um des Sterbens geschaffen. Das habt ihr Pfaffen euch ausgedacht. Hey du, was tatest du in der Kirche? Was ein Küster da immer tut. Dann bist du der Jakob. Ja, Herr Pfarr. Jakob, was schaust du zur Erd? Herr Pfarr, sie reden über euch. Was zum Exempel? Wer andere lehren will, soll selber in der Lehre sein. Jakob, wie meinen Sie das? Nun, die Marietöpferin ist hübsch. Und du bist jung und gesund zur Wollus. Dummes Papalapap. Wie die Wolken über den Himmel jagen. Da, jetzt verstecken sie den Mond. Gottes blindes Riesenauge. Eine kuriose Replik. Ja, er hat ein blindes und ein sehendes. Bist du ein Heide? Das verhüt Gott. Was heiratet ihr nicht? Ich weiß nicht, ob sie mich will. Ach, er weiß nicht, ob sie ihn will. Oh, Herr Pfarr, sie ist trunken vor Liebe. Und wer traut einem Pfarr? Jobst, der Schmied. Ah, der lateinische Pfarr. Jobst, geht's gut? Ora et labora. Die deutsche Sprache ist zwar rein und vollkommen, die Termini Theologii jedoch, weil sie in solcher nicht gelehrt, können füglich auch nicht deutsch gegeben werden. Sie bestehen seit Anbeginn in der lateinischen. Als Hofprediger bei einem Kurfürsten vielleicht, der seine Rede aufputzt mit neunmal klugen Reden und hochgelehrten Exkursen, dass sie den Hofschranzen eingeht wie süßer Honigschleim. Solche Pfaffen gibt es zuhauf. Man kann eher 100 von ihnen bekommen als einen guten Stallknecht. Walddorf ist dafür nicht der rechte Platz. Tu die lateinischen Raupen aus dem Kopf. Was willst du von mir, Pfarrer? Als der alte Pfarrer auf dem Krankenbett lag, hast du ein Paar zusammengefügt. Ich bin im Feuer mit der Marie. Strammt es dich so sehr? Nun ja. Geh vom Amboss, wir müssen reden. Mein Werktag ist noch nicht am Ende. Komm in die Herberge zur Nacht. Zum Pfarrhaus in die Herberge gehe ich nicht. Zieht, Leut! Reißt durch die Erde den Fluch! Toffel, was ist dir? Blödes Hochzeitsglockengebimmel. Armer Toffel, weg ist die Marie. Tja, schon lang aus dem Herzen getan. Wenn mich Marie nicht lieben will, dann weiß ich, was ich tue. Ich schub sie aus dem Herzen raus. Und mach's wieder zu. Ihr müsst den Toffel nicht so grausam kränken. Spannt die Muskeln, werft euch ins Geschirr. Ja, ja, was kränkt ihr mich so grausam? Da meine Walddörfler zu wenig Pferde hatten, schnitten die Jungleute mit der Kraft ihrer Körper die Erde auf. Ich sah sie, überströmt vom Schweiß. Mein hoffärtiger Kopf wurde eines Besseren belehrt und in meinem Herzen begann sich die Liebe zu regen. Und da auch die Marie ein warmes Gemüt besaß, mich unterstützte, zu den Kranken und Bresthaften ging und sie pflegte und tröstete fröhlichen Herzens, wurde ich bald einig mit den Schäflein meiner kleinen Gemeinde. Schon früh, im ersten Jahr unserer Ehe, wurde uns ein Kindlein geboren. Hört, Nachbarinnen, was wir gehört. Ja, ja, ja, ihr werdet es nicht erraten. Es ist ein Wunder der Natur oder ein unnatürliches Wunder, ich weiß es nicht. Kurios, kurios, Carolus Lassen kriegt ein Kind. Heilige Marie, der Pfarrer kommt nieder. Kuhkopf, seine Frau, die Marie. Was, Frau Mutter? Die Marie Kuhkopf kommt nieder? Ihre Liesel, Gott, dergleichen unchristliche Reden habe ich mein Lebtag nicht gehört. Kind sei still. Wird sein Mägdlein oder ein Knab? Hat Acker ihren Preis gegessen, die Marie? Das treibt ihm einen starken Spitz. Scharbockskraut macht die Knäblein auch. Hühnerbissdarm. Selleriewurz. Pimpernell. Zu welchem Zweck fresst ihr Weiber Pimpernell? Es macht euch Mannskerls einen... Kick in die Welt. Ihre Liesel, Nachbarin. Nein, ihre Liesel. Komm, Jobst, ist auch Pimpernell. Der Baum hat's nicht nötig. Warum so eilig, Jobst? Ihn ruft sein mageres, kaltes Weib. Das war ihr Kind jetzt, ihres. Geldöhrchen. Bleib, Jobst, bleib. Vor Sechsen fürcht er sich. Nein, diese Kinder. Geldöhrchen, Toffel, Fritz, Jörg, Hinz, Just, kommt zur Fahr und schaut ins Fenster. Seht doch da, seht die Marie. Potzblitz, sie hebt die Knie bis an die Brust. Oh, Maria, zart, du Mutter mein, bitt für sie. Schau, Liesel, schau. Jetzt öffnet sich ihr Loch und Fritz hat's Maul. Und eins und zwei und drei und vier. Seht doch, ein Mensch. Ein kleiner Mensch. Aber ein richtiger Mensch. Nimmst dich groß Wunder? Hast du ein Ochsdacht oder ein Heuschreck? Es ist ein Mensch. Leider mit einer Knollennase. Ja. Leider. Dina, Vater Lateinischer Vater auch. Grund und zu wissen machen wir, ein Knäblein hat das Licht der Welt erblickt, misst anderthalb Fuß in der Länge, wiegt einen halben Stein. Ja! Horch, Fritz, sogar die Tierlein freuen sich. Wir werden ihn Martinus heißen. Nein, Martin. Ein Zartgewächs. Der Himmel schütze ihn. Er wird ihn schützen, Karl, das ist gewiss. Er kam erst spät und doch in hellem Licht. Der Tag zögerte heute länger, ehe er unterging. Martin wird alt wie Methusalem. Martinus. Na, Leute, was gibt's? Wir wollen ein Tedeum Laudamus singen. Neugierig seid ihr. Die schlimmsten Eltern. Leute, ihr braucht keine Rechtfertigung. Komm. Aber schont mir die Marie. Des Tages Last war groß für sie. Dein welch schwächlich, Kindlein. Ein 5-Monde-Ball. 5,5. Hab auch gerechnet. Für Sündenarbeit der Sündenlohn. So sanft die Wangen. Ohn Saft und Kraft. Grad wie er selbst. Daher's Kindermüllers Kühe geraten selten oder nie. Ob's was zu schnabulieren gibt. Quarkkeulchen vielleicht. Lunge scharf gewürzt und mit Majoran. Schöpsenbraten, Schnäpfe, Kapaun. Na? Einen kleinen Happenpappen? Nein, nein, das muss nicht sein. Was gibt's? Gebackene Rosen, Honigfladen, Holundertrauben. Ah. Mögt ihr den kleinen Pfarr? Ja, ja, wie süß und knitterig. Seht nur, wie lieb er das Ärmchen hebt. Mannig und kusslippig. Ein allerliebstes Kind. Und so legte sich Tag zum Tag und gingen einige Jahre dahin. Meine Wäldler arbeiteten auf den Feldern, führten Pflug und Egge, fuhren ein, was ihnen der Herr bescherte, spannen und webten und taten ihr Arbeitswerk je nach der Zeit im Jahr. Ich taufte die Kindlein, fügte die Liebenden zusammen und begrub die Toten. Doch daneben musste auch ich wie ein Bauer das Pfarrland bestellen. Hatte ich auch nicht Reichtum und große Ehre, so war mein Herz dennoch voll Dank. Und immer wieder sagte ich mir, Carole, danke deinem Herrn und schenke deine Kraft deinen Seelen, da du anders ihm mit Dank erweisen kannst. Aber nach Freude muss Trübsal, nach Liebe muss Leid hier auf Erden kommen. Beide müssen miteinander sein als die Waagschalen unseres Lebens. In der Welt draußen stapfte der Wall mit eisernen Sohlen der Krieg, Städte und Menschen in den blutigen Sand. Aber wir hörten von diesen Gräueln nur, wenn die Jungleute von ihrer Handelsfahrt eine Zeitung oder ein fliegendes Blatt mitbrachten. Es ist zwar der Herr von Waldenstein heute Mittag um 3 Uhr mit 60 Pferden hierher gelangt, hat unter anderem auch vermeldet, er wolle höchsten Fleiß anwenden, dass Friede gemacht würde. Allein... Die Worte sind gut, sagt dein Schuster. Aber gib mir erst das Geld, so kriegst du auch die Schuhe. Denn es ist auf der päpstlichen Seite mit dem vorgeschlagenen Frieden lauter Heuchelei gerät, um den Evangelischen die Waffen aus der Faust zu schlagen. Solange der überlistigen Jesuiten Regeln stehen, dass den Ketzern kein Glaube und Versprechen zu halten sei, sondern allein dem Papst und seinen Mordbrennerbanden und Helfeshelfern als den fürnehmsten Säulen menschlicher Gesellschaft. So lange kann kein rechtgläubiger evangelischer Christ mit dergleichen päpstlichen Ungeheuern verhandeln. Wir alle kennen ja schließlich und endlich das Exempel Maximiliani. Gott der Allmächtige, strafe, verderbe und schlachte die Evangelischen, welche ihr Ketzertum dergestalt auf der Fahne tragen, dass sie gleich anfangs die Waffen so getan, obwohl ihnen seither nahezu Gnade und Sicherheit des Lebens versprochen worden ist. Es sei besser, wurde ihnen gerät, ihr stand gut katholisch, als dass ihr wieder rumfielet und lebend evangelisch. Ein usurpatistischer Pferdefüßler, diese schandkaiserlichen Wölfe, Jesu Herzzerreißer. Aufrührer gegen Gott, den allmächtigen Herrn. Blutdürstige Hunde, Löwenrassenträger, geistliche Maulesel. Wenn diese Kreuzteufel der Abgötterei keine Gelegenheit, ihre unbeschreibliche Tyrannei an Lebenden zu verüben bekamen, so haben sie selbige sogar den Toten nicht unterlassen. Sie haben evangelische Christen ohne Zahl, Mann und weiblichen Geschlechts, ausgegraben, zerhauen, zerrissen, gevierteilt, zerschnitten und verbrannt. Ja, die Frauen an die Kirchentüren angespitzt und sich voll lüsterner Geilheit selbst an den Toten noch vergangen. Tod dem Papst. Der Satans Stellvertreter auf Erden. Tod dem Kaiser. Tod dem Maßen schrecklicher und blutsaugeröser Tyrann. Tod seine Zutreiber. Tod den lutherischen Blutvergießern und ihren satanischen Tod. Tod. Tod. So hörten wir auch in Walddorf von Mord und Brand, von Streithändeln und allerlei schlimmer Missetat. Und wenn mir auch das Herz hinaufschlug bei all dem Jammer, so musste ich doch dem Herrn danken, dass er meine Seele noch nicht so schrecklich heimgesucht. Und ich betete, er möge ihnen das Leid ersparen. Nur einmal nahte der Krieg in wirklich absonderlicher Gestalt. Mein Hans ist da! Mein Hans ist da! Valerie, Valera, Valerie, Valera! Weg, alte Katz, du trittst uns auf die Füße. Tanz deinen Hexentanz woanders, krummer Firlefanz. Ja, Hutz, was quälst du dein Puder gerade? Den Klumpfuß! Ach, dein Zieht, Zipperlein! Lasst sie, sie hat euch nichts getan. Ach, Jürs, mein Hans ist wieder daheim. Heute Nacht ist er kommen aus dem Krieg. Valerie, Valera, Valerie. Weißt schon, von Hutz der Hans ist kommen, als Feldhauptmann oder als Obrist. Er trägt ein arg zerfetztes Wams, eine zerbeulte Eisenhaube, kein Spieß und ohne Wehrgehäng. Ein Krieger ohne Waffen. Ich sah ihn, wie er um die Ecke schlich. Er hat eine Karfunkelnase, ein Fürstgesicht von allerlei Gesöff und einen ekelhaften Ausschlag überall. Kann keinem in die Augen sehen und drückt sich in den Schatten. Hat er ihr keine Goldfüchs gebracht? Ja, ja, wo sind die Taftdörre Marderpelz? Die Schnallenschuhe. Und wo glänzt am Arsche der Smaragd groß wie ein Taubenei, vor dessen Feuer man die Augen schließt? Nix, nix, nix, nix. Hat nix zum Beißen und zum Brocken. Nix, nix. Um Christi willen etwas Hirsepfarr. Komm, die Marie gibt sie dir. Und etwas Schafskäs, wenn ich bitten darf. Mein Hans ist hungrig wie ein Wolf. Hier, nimm beides. Ich hab kein heller Geld, auch nur das liebe Salz zu kaufen. Gib mir auch noch ein wenig Gänsefett als Gaumenkitzel. Sei's drum. Und du bist genügend fouragiert. Den Pfifferling im Zinngeschirr, den Zwetschgenmus und ein bescheiden Maß an Zugemüse. Gott, ist Hans kreidig im Gesicht. Schütt mir die grünen Rapünzchen in die Schürze. Und einen Kapauen. Und Happenpappen. Hey, geht vom Fenster, ihr. Noch etwas, Hutz. Mein Hans ist blutrünstig gelaufen. Salbt ihn gesund. Und mein Weib ging hin, wusch und salbte ihn um Christi willen. Ich aber dachte, des Hans Seele ist wohl noch mehr wund gelaufen, denn der Leib. Und so ging ich zu ihm, um ihn auf das letzte Stündlein vorzubereiten. Aber da er mich sah, schwoll der Unflat in seinem Herzen und übergab sich durch das Maul. Mein lieber Bruder. Hol dich der Satan! Kyrie, Leison. Ich bin dein lieber Bruder nicht. Mutter, was will der Pfaff? Kind, du musst beichten. Deine Sünden bereuen. Meine Sünden? Potzficker, Mensch, spar dir dein christlich Kauderwelsch. Soll ich dich drillen? Peitschen schlagen? Ich pisse auf den Totenkopf am Kreuz. Oh Gott, verzeih dem Hansen. Er ist ja krank und weiß nicht, was er redet. Mich kannst du schimpfen, wie du willst. Aber versöhne dich mit deinem Gott. Bedenke, wie es drüben gehen wird. Drüben? Wird Satan mich beschirmen? Verflucht bist du, aus deren Bauch ich kroch. Man wirft dich in die Senkgrub. Zu den Ratten. Gib Acht. Ich kenne kein Pardon. Dem Bauern, der das Maul nicht auftun wollte, hieb ich die Finger einzeln ab, bis er den Ort verriet, wo die Katholischen ihr Geschütz vergraben. Wurden viel schöne Stück und Mörsel ausgefunden. Waren an 60, darunter 12 der allergrößten Stück. Die 12 Apostel, alte Sau! 60 Gramm hat sich eingebracht. Die 12 Apostel und die alte Sau. Du Mutter bist die alte Sau! Hans! Oh mein Hans. Pfarr, schlag das Kreuz. Der Teufel ist als Krankheit in ihn eingezogen. Mutter. Ja, mein Hänschen. Ich war am großen Wasser. Er war am großen Wasser, Pfarr. Da habe ich die Schiffe mit dem Mastkorb gesehen. Da hat er Schiffe gesehen. Die mit dem Mastkorb. Und auch den Walfisch von Stralsund. Er hat den Walfisch von Stralsund gesehen. Der lag in einem Blutsee und war tot. Pfarr, dieser Riesenfisch war tot. Da machte auch dem Hans der Tod ein End. Das Gesicht wurde blass. Er hieb um sich, focht mit den Händen in der Luft, ächzte, fiel zurück und war dahin. Nein, nicht die Totenglocke. Nein. Ein Mutterherz ist ein kurioses Ding. Hutz, es sind törichte Leute, welche den Tod so schrecklich ansehen. Hemmt er nicht die Gewalt der Sünden? Hebt er nicht auf unsere Lebensmühe? Jetzt hat er ausgestanden Angst und Not. Aber es ist auch eine Wahrheit, dass die Zufälle der Kinder den Eltern zu Herzen gehen. Selbst eine Hündin nimmt ihre toten Jungen ins Maul und legt sie in ihr Lager. Sprich ihm ein Vater unser Pfarr. Er hat sich von Gott losgesagt. Ich bitte dich. Karl, sprich. Vater unser, der du bist. So endete die Sache. Geheiligt werde dein Name. Ich aber war sehr bedrückt. Wie viele solcher Unglücklichen mögen wohl in Deutschland herumlaufen? Wenn aber solch gottverlorene Art sich ausbreitete, wie viel Elend und Verdammnis macht sich dann breit? Was kann eines Mannes Kraft in solchen Zeitläufen? Da schwor ich mir von Neuem, über meine Seelen zu wachen und nimmer zu weichen, auch wenn Mord und Brand sich einmal in unsere Einsamkeit eindrängten. Kommen, haben alles genommen, haben's Fenster eingeschlagen, uns Blei ausgegraben und Kugeln draus gossen und Bauern beschossen. Biet, Kinder, biet, morgen kommt dir Schwied, Und wieder verging ein Jahr. In der Sommerszeit dehnte sich der blaue Himmel über unserem Tal und es gab reiche Fülle auf den Feldern. Und wenn die Vöglein in der Luft und im Walde dem Herrn ihre lieblichen Melodien darbrachten, da war es gleichermaßen, als gäb's kein Unheil und Krieg auf der Erde. Martinus, wenn er auch ein Zartblümlein war, gedieh und guckte mich mit den blauen Augen der Mutter gar fröhlich an. Und ging die Sonne zur Rüst, dann saß ich öfters auf der Gartenbank vor der Pfarr und dachte an ihn. Jetzt ist er eingeschlafen. Karl, sieh die vielen Sterne am Himmel. Ein wahres Sternenschneegestöber. Ich friere. Karl, was bedrückt dein Herz? Martinus ist zu fein für diese Zeit. Was werden seine Augen sehen müssen? Vertraue dem Herrn. Er sorgt für Gräser und Tiere. Er wird auch für den Martin sorgen. Ist Hans nicht auch mal ein Kind gewesen? Wie hat der Herr für ihn gesorgt? Er hat ihn für den Teufel bestimmt. Marie, dieser Hans will mir nicht aus dem Kopf. Wenn am Himmel schwarzes Gewölk aufzieht und der Wind anhebt zu blasen, dann merkt der Mensch, dass ein Wetter kommen will, und er schließt die Laden und löscht das Feuer auf dem Herd, damit kein Unheil entsteht. Oft aber kommt das Wetter unangemeldet und schickt keine schwarzen Wölkchen als Boten und Vorwarner. Unvermutet kommt dann der Blitz aus dem Blauen und wirft Feuer in alles, was wir gebaut. Es war die Zeit im Erntemonat. Auf dem Feld stand das reife Korn und allerhand rührte sich emsig, den Segen zu schneiden und die Roggenmännlein zu binden. Auch ich musste mit Jakob an die Arbeit. Das Pfarrland lag im zweitnächsten Tal, mehr als 2 Stunden von Walddorf entfernt. Selbst wenn die Kirchenglocke läutete, konnte man keinen Klang vernehmen, weil der Wald den Ton verschluckte. Martinus hatte sich uns angeschlossen. Er saß am Feldrain, spielte und schlief. Und als die Mittagssonne uns kräftig auf Kopf und Rücken brannte, legten wir uns unter die Buchen, um zu rasten. Jakob, wo bist du? Auf dem Acker, Herr Pfarrer. Was ist geschehen? Nix, Herr Pfarrer. Du bist nach dem Mittagsmahl eingeschlafen. Wo steht die Sonne? Sie geht gen Abend. Jakob, ich sehe Martinus nicht. Er sucht Beeren am Feldrain, spielt den Hasen. Ist er wohl auf? Er ist glücklich, Herr Pfarrer. Horch. Sag, Jakob, hast du nichts gehört? Nein, nix. Ich hab die Roggenmännlein zu Zelten aufgestellt. Ich hatte einen schweren Traum. Ich ging durch lange, weiße Straßen. Die Sonne brannte vom Himmel und ich zog den Rock aus. Aber es wurde nicht kühler, sondern ganz unerträglich. Und plötzlich sah ich, dass vor mir eine große Kirche vom Feuer eingehüllt war. Und viele Leute klagten und schrien. Und ein Mann lief nach dem Glockenturm. Und dann geschah ein Läuten, so stark, dass ich entsetzt aus dem Schlafe fuhr. Du hast wirklich keine Glock anschlagen hören? Nein, Herr Pfarrer. Lass uns heimgehen, ich habe Angst. Martinus, komm! Und wir machten uns eilends auf den Weg ins Dorf. Es dämmerte, wir waren halbwegs. Da sah ich auf einmal einen Mann, welcher laut schrie und uns entgegenlief. Paul! Kuno mit der Kuhglock. Blut strömt ihm übers ganze Gesicht. Lauf, Pfarr, lauf ins Dorf. Kuno, sprich, um Christi Willen, was ist geschehen? Ich fasste seine Hände, sie waren kalt wie Eis, obwohl er bebte wie im Fieber. Und er wirkte unverständliche Worte, sah mir nicht in die Augen, sondern ängstlich an mir vorbei. Da rief ich Jakob, dass er für Martinus sorge, und begann zu laufen. Herr, du mein Gott, was hast du mit mir vor? Warum jagst du mir diese Angst durchs Herz? Herr, ich schwöre dir ewige Treue. Ich will dir mit allen meinen Kräften dienen. Nur, Herr, nimm mir mit die Marie. Und so lief ich übers Feld, durch das Birkenwäldchen. Und je näher ich unserem Walddorf kam, desto wilder schlug mir das Herz. Und war nix in mir als Finsternis und ein Unhold mit Augen wie Wagenräder, die sich drehten und meine geängstigte Seele anglotzten, dass ich hätte schreien mögen vor Furcht. Und nun war ich beim ersten Hütlein, und davor lag ein altes Weib, hingestreckt, mit gespaltetem Kopf, und auf der Straße ein junger Mann, blass und tot. Und noch weiter unschuldige Kindlein, die Glieder zerhauen und von Messern zerrissen. Und dann schreiende, klagende Weiber, fluchende Männer, weinende Kindlein auf dem Hof vor der Pfarr. Leute, der Pfarr. Wo ist die Marie? Geh zur Seite, Leute. Und eine Gasse öffnete sich vor mir, und ich wollte rufen, fragen, schreien, denn es stieg auf in mir wie Sterbensangst. Und ich ging vorwärts, ging wie ein Trunkener. Und da, o Herr, lang ist es her, aber mein Herz bebt immer noch. Mit blutendem Antlitz lag da mein Weib. Marie? Greift ihn, er stürzt. Lasst mich. Komm, Herr Jesus, und lege deine Hand auf sie. Herr, ich bitte dich, komm. Komm, du mein Gott, und lege die Hand auf Marie, die mein Weib ist, damit sie wieder lebendig werde. Doch es geschah nichts. Da schrie etwas herauf aus dem Brunnenquell meines Lebens. Fiel wie ein gefällter Baum über mein Weib. Und die Sinne vergingen mir. Wie lange ich gelegen, weiß ich nicht. Die Leute labten und besprengten mich mit Wasser, bis ich endlich die Augen aufschlug. Erst sah ich nichts, hatte nur so ein Windsingen in den Ohren. Dann hörte ich, dass alle schluchzten um mich herum. Da schaute ich auf und sah, wie mich ihre bleichen Gesichter todängstlich anstarrten. Pfarr, es sind törichte Leute, welche den Tod so schrecklich ansehen. Sink nicht zusammen. Brich nicht wie ein schwaches Rohr. Wenn der Hirte fällt, was soll dann die Herde? Ja, ja. Wenn ein Pfarr den Krebsgang macht, weiß ich nicht, wie ich mein Leid vom Herzen abzuwerfen vermag. Paul Hans. Halt's mal. Was ist geschehen? Sie kamen kurz nach Mittag, Pfarr. Verlaufene Kriegsleute. Wüstgesellen. In festem Leder und in Eisen. Was nützt da Dreschflegel und Sense? Die Sense schneidet Eisen nicht. Jesus, wir waren nackt und bloß. Du nit. Dich haben nit mal die genommen. Ja, Pfarr. Erst schlugen sie die Mannsleute nieder, rissen uns nackt, packten uns bei den Haaren und dann, oh du mein Gott. Leg die Toten in ein weißes Leilach und spricht ein Gebet. Den toten Kriegsknecht auch? Alle. Wer erschlug ihn? Ich und der Jobst. Ich riss ihm das Blech vom Kopf und Jobst hieb mächtig mit dem Hammer. Härte wieder Härte. Jobst, es heißt, du sollst nicht töten. Ja, ja, du sollst nicht töten, Jobst. Ohrenbläserei. Nimm dein Weib auf, Karl, sei stark. Und ich nahm die Marie in meine Arme, um sie in unser Haus zu tragen. Aber da ich ihr Haupt an meiner Brust bettete, fiel es zurück und die Augen wurden offen. Doch nicht die Liebe schaute heraus, nur der starre Tod. Dann lief ich dem Martinus entgegen, denn ich wollte nicht, dass er die Erschlagenen auf den Gassen schaue. Ich brachte ihn hinten am Gottesacker vorbei in die Pfarre und bettete ihn sanft. Vater, wie schaut der Krieg? Was fragst du? Der Krieg ist ins Dorf gekommen, sagen die Leute. Er ist ein grausiger Geselle, hat ein schrecklich Löwenhaupt und seine Tatzen bluten. Nein, schlimmer noch. Man kann's nicht beschreiben. Kommt Mutter nicht das Nachtlied singen? Nein, Söhnchen, sie kommt nicht mehr. So schaut der Krieg. Sing du. Es ist ein grausiger Gesell, der hat ein schrecklich Löwenhaupt und seine Tatzen bluten und seine Tatzen bluten. Schlaf jetzt. Ich segnete Martinum, ging sacht hinaus vor die Pfarr und setzte mich auf die Bank. Mir war, als hätte ich zwei Menschen in meinem Herzen. Der eine sprach: Herr, dein Wille geschehe, ob er nun Liebes schicke oder Leides. Der andere hingegen war ein armer Gesell, zerschlagen von der steinharten Faust Gottes und konnte es ganz und gar nicht fassen, dass ihm so schrecklich sein Weib genommen. Er schrie und klagte und in seiner Seele bäumte sich schwarz auf der Trutz, der Gott wieder bellt. Herr, ich schreie zu dir wie ein wildes Tier, das den Pfeil des Jägers empfangt. Was hat die Marie Böses getan, dass sie so grausam um ihr Leben gekommen? War sie nicht allen ein großer Engel? Zerbrochen sind die Mauern meiner Kraft. Erstickt die Hoffnung und mein Glaube. Herr, ich kann meinem Schmerz kein Gebiss anlegen. Pfarr, wo bist du? Hier, Hutz, beim Weißdorn auf der Bank. Sei leis, Martinus ist eingeschlafen. Die Sonne ging heute früh hinter den Berg. Wie friedlich der Mond scheint, als sei die Erde ein Paradies. Willst du nicht reden? Ich kann nicht. Die Kehle ist mir geschwollen. Aber du musst in jedes Totenhaus gehen. Du musst sie trösten, mit ihnen reden. Ein übler Hirte, wer das vergisst. Kann man Wunden mit einem Sprüchlein heilen? Gottes Wort ist kein Sprüchlein, Pfarr. Ich bin nicht mehr der Pfarr, Herr Hutz, der sich vor Gott seinen Seelen weiht. Nicht einmal mehr ein sicherer Christ. Weib, ich bin nix als ein Mensch in Verzweiflung. Geh. Du musst tun, was die Stunde befiehlt. So ging ich von Häuslein zu Häuslein in jener Nacht. Und was meine Augen sahen und meine Ohren hörten, ich hätte blind und taub sein mögen. Fritz, der Gerber, liegt erschlagen beim Brunnen. Der Nagel, Fritz. Ich will nicht böse über ihn reden. Sein Weib und seine Kinder jammern. Ich habe sein Antlitz vor Blut kaum erkannt. Nene, des Lorenz Töchterlein, wurde in viehischer Brunst so misshandelt, dass man es gar nicht sagen kann. Sag's doch, sag's. Wie nahm er sie? Käthe, sie liegt im roten Strohbett und stöhnt. Ihr Körper ist doch noch blutjung. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ihr Vater trägt auf der Stirn eine klaffende Wunde. Er stapft umher und redet irr. Besonnen hat er noch nie geredet. Käthe, wirklich, du gehst zu weit. Am nächsten Morgen holte ich mir genügend Männer und wir trugen die Leichen aus den Straßen auf den Friedhof. Wir legten in die Erde, was von der Erde war gekommen, Staub zu Staub, Freund zu Feind, auch mein Weib, die Marie. Und ich versuchte zu sprechen und sagte die Worte, die vorgegeben sind. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Amen. Wohl wiederholten meine Schäflein das Amen, aber ich sah, dass nur ihre Lippen es nachlalleten, die Augen jedoch trübe und trutziglich blieben. Und wir standen, schauten hinab in die Grub und waren nichts als ganz zerschlagene Kreatur. Da überfiel mich jählings ein Hunger zu leben, so wild, als ich es noch niemals erfahren. und es sprach aus mir eine Stimme, eine jubelnde, verzweifelte, schreckliche Stimme, die von Tröstung nichts wusste, nichts von Gebet und auch nichts von Ergebung in den Ratschluss des Herrn. Leute, der Sommer dehnt sich über unseren Tälern. Das unermesslich reiche Füllhorn unserer Feldmark füllt sich mehr und mehr mit goldenem Korn. Es schwellen feist und schwer in unseren Gärten am Hang Kürbis und Weißkraut, Gurke, Erdapfel und rote Rübe. Dunkel und prall vom süßen Saft hängen am Busch im Vogelhain die Dolden der reifen Holunderbeeren. Und die bunten Blumen und heilenden Kräuter bedecken dicht an dicht Wiese und Rhein. Denkt an das Wildbret tief in den Wäldern. Denkt an den Saubraten am Spieß, an Hasenkeulen, an zartes Reh, an honiggemästete Bärenschinken. Gott lässt euch sinken, Leute, das ist wahr. Aber das Land, das Land, das Land, das Land, Leute, lässt euch nicht ertrinken. So konnte ich den Weg zum Herrn nicht mehr finden, gerade als sei die Tür verrammelt mit schweren Balken. Meine Gebete waren fortan wie das Geläut von Schellen, die man in der Fastnacht an den zerschnittenen Narrenkleidern trägt. Ich setzte mich, las halbe Nächte in den Büchern gelehrter Theologen und zergrübelte meinen armen Kopf. Evangelischen ist allgemein kundig und offenbar. Seit langem wollen sie nichts anderes. Aber ich sah, dass sie mich nur noch mehr verwirrten. War es wirklich ein so grausam blutiger Gott? Oder waren es nicht doch nur die weltlichen Herren aller Kirchen, die nach einem Happen Land gierig waren, wenn sie auch des Öfteren ausposaunten, sie kämpften allein um der rechten und reinen Lehre willen? Meine Dörfler hatten nicht Zeit, ihre Schmerzen zu pflegen. Sie arbeiteten Tag für Tag auf den Feldern. Und da es die Zeit der Ernte war, riss auch ich mich aus meiner Schmerzversunkenheit und ging zu ihnen, um das Korn heimzubringen. Der Karren war vollgehäuft von dem Roggensegen und es wurde ein Schwerstück Arbeit. Jakob, Kuno und ich mussten uns kräftig stemmen, wenn etwa ein Rad ins Erdreich eingeklemmt war. Auch Martinus legte die Händchen an den Radreif und war gar stolz auf seine Kraft, wenn es wieder vorwärts ging. Dann aber waren unsere Muskeln am Ende. Vorwärts, Leute. Greift in die Speichen. Ja, greift in die Speichen, Leute. Und vergib mir, Pfarrer. Ich kann nicht mehr. Mit bloßen Menschenkräften zieht man Erntekarren schwer. Und wir sind hoch betagt zudem. Wollt ihr wintertags den Schmachtriemen schnallen? Wollt ihr das? So manche Hafermandel muss noch in die Kammern. Die Rüben schafften wir noch nicht ins Winterfass. Es wird wohl auf den Feldern bleiben müssen. Ich bin gleichfalls am Ende meiner Körperkraft. Ich auch am Ende meiner Körperkraft. Es fehlten uns jetzt bitter die geraubten Gäule und manch kräftiger Arm, der nun unter 4 Fuß Erde lag und sonst auf den Äckern mitgeholfen. Wir schärften unsere Sensen, schlugen Nägel in Dreschflegel und Holzkeulen und stellten aus den jungen Mannsleuten mehrere Rotten zusammen, die Tag und Nacht Wache hielten, dass uns der Feind nicht überfalle zum anderen Mal. Halt, wer da? Hey, Flachs, du feiger Luginsland, wann spannst du deine Armbrust? Die Bluttat ist erst 4 Monde alt. Nicht wieder darf der Blitz aus dem Blauen kommen. Bin ich ein Strauchdieb? Ein Marodeur? Oh nein, du bist die rote Katrin. Komm näher. Warum? Du willst wohl etwas anderes spannen. Warum nicht? Wir sind eine Handbreit vom Tode gewesen. Ja, da denkt man mächtig ans Leben. Drum komm. Doch nicht so holterdiepolter. Setz dich zu mir ins Gras. Du fürchtest dich nicht? Warum sollte ich? Ich habe rote Haare. Und meins ist wie Flachs. Aber sie rufen mich eine Hex. Bist du eine? Oh ja. Du redest wie deine Schafe. Sag, was hältst du da in der Hand? Ein Messer und ein Weidenholz. Ich schneide mir eine Schalmei. Euch? Ein wenig tönt sie schon. Da muss man mächtig ans warme Frühjahr denken. Ja, es ist kalt. November. Schau, die ersten Schneeflocken fallen. Schnee, Katrin. Schnee. Noch lebt er nur einen Atemzug lang auf dem warmen Rücken meiner Hand. Wann kommst du wieder? Wenn an den Birken die Knospen aufspringen, wenn die Kinder singen und die Tiere im Dorf ihre Stimme erheben. Während der Winter mit Schnee und Sturm uns gleichsam wie eine Festung umwallte und schützte, ging alles seinen alten Gang. Die Weiber legten Rüben in Fässer, die Alten spielten mit den Kindern, andere saßen hinterm Webstuhl oder spannen. Meine Wunden jedoch wollten nicht verharschen. Während ich Martin um das Lesen und Schreiben lehrte, konnte ich oft den Tränen kaum wehren, wenn ich sein Bleichgesichtlein mit den großen Augen sah. Und wenn er sich auf mein Knie setzte und sprach, Vater, warum kommt die Mutter nicht mehr? Dann drehte sich mir das Herz im Leibe um. Schlief er, so warf ich mich in meiner Kammer auf den Boden und schrie zum Herrn um Kraft. Er aber hörte mich nicht mehr. Doch wie sich der Efeu zäh ans Gemäuer klammert, dass er nicht falle, so hielt ich mich an meinem Dörfland fest in der Verzweiflung. Ich legte den Schafspelz um die Schultern, schaufelte mir den Weg durch den Schnee und redete mit ihnen. So kam ein Tag zum anderen Tag und Mond zu Mond, bis der Schnee zerschmolz. Der Winter liegt gefangen, den schlagen wir mit Stangen. Jo, jo, jo, der Frühling ist tot. Wieder zogen unsere jungen Leute mit den Handelspacken fort in die Stadt. Aber sie kehrten unfroh heim. Handel und Wandel lagen da nieder. Manch Kaufherr war selber ein armer Mann, der Erlös war gering. Und sehr schrecklich war anzuhören, was sie sonst zu berichten wussten. Herr Pfarrer, die Stadttürme stehen in Glut. Der große Dom ist umgekehrt. Das prächtige Rathaus liegt zerhauen. Durch Schanz und Stadt rinnt frisches Blut. Die Jungfrauen sind zumeist geschändet. Jetzt ist der Krieg gewiss am Ende. Tollpatsch. Lass dir nur nicht einer die Grillen ausbläu. Weil ich Wein trinken will. Auf den Sieg des Friedens. Oh, Toffel. Du und dein Wunderhirn. Nicht der Frieden. Der Krieg wird siegen. Mhm. Da ist ein seltsamer Teufel in den Menschen. Ja. Martin, was sagst du dazu? Es ist ein grausiger Gesell, der hat ein schrecklich Löwenhaupt. Mein Knäblein schaute hinauf in den Himmel. In seinen Augen war ein seltsames Leuchten und ich erschrak. Es schien, als habe er Gesichte. Ja, der Mensch hat das Glücksgemüt nicht als sein Erblehen, das er vermachen könnte auf Kind und Kindeskind. Aber die Vöglein jubilierten auf den Feldern, die Wälder begrünten sich und die Wiesen beblümten. Die Mannsleut bestellten emsig ihre Äcker und die Weiber standen schwatzend am Bach, steifleinerne Hauben hoch im Genick, Waschbrett und Winterwäsch in der roten Hand. Also, Jule, ich bin ja nicht zimperlich, aber was ich heute Mittag gesehen... So, Kätchen, ich will ja nicht neugierig sein, aber sprich. Unter dem heiligen Siegel der Verschwiegenheit? Natürlich, unter jedem Siegel. Flachs und Katrin lagen im Gras. Oh. Nacke, da ist sie. Und er? Mir sträubt sich das Haar. Er nicht minder. Oh. Nackt im Gras auf dem Heideberg. Ja, sofern mir Gott helfe. Splitter, Glitterfaser, nackt. Oh, dem jungen Hengst soll man ruhig den Zaum etwas lassen. Ihm immer, aber sie, Hörst du, Karl, wie sich das ereifert? Das ereifert sich eifersüchtig. So ist's. Legt ein Netz aus Beschreien und Afterreden über das liebende Paar. O Flachs, das Gras duftet. Man möchte eine Kuh sein. Warum nicht ein Stier? Leg deinen Kopf neben meinen. Wie der Wind übers Land greift. Kämmt das Korn am Blaubeerenhag. Macht den Hahn auf dem Kirchturm drehen. Ein ewiger Wind, der nie Atem holt. Weder über Tags noch unter der Nacht. Der die Wolken mitnimmt. Und die Gedanken. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit, ja. Natürlich, was gibt's? Ja, sprich, sprich, sprich. Flachs. Der starke Hirt? Ja, der Baumstarke. Und die rote Katrin lieben sich auf dem Heideberg. Und zwar nackt. Kind, hör nicht zu. Oh, Sodom und Gomorra. Warum nicht, Mammele? Es schickt sich nicht. Und der Leib ist schwach und voller Tück. Lieben schickt sich nicht? Der Pfarrer sagt... Gewiss, aber nicht so im Überschwang. Hey, Hedwig, hast du schon gehört? Nicht so im Überschwang, armer Flachs. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit weiß es schon das ganze Dorf. Was, Toffel? Ja, und die Nichtwisser hören es jetzt. Kund und zu wissen machen wir Flachs und... Du. Nix? Gib mir die Glocke wieder, die Glocke. Oh, Flachs, ich bin dir gut. So gut. Katrin, den ganzen Sommer war der Mohn so rot nicht wie dein Haar. Du gurst wie ein Liebeswunder tauber, Flachs. Oh, deine fleißigen Hände. Oh. Was ist? Bist du tot? Nix kann mehr atmen vor Lieb zu dir. Sie machen schon Flitter-Zitterzeit. Schon vor der Hochzeit im Wonnemond. Gleich wie der Pfarr und die Marie. Schweig, Schaf. Er ist ein Hirte. Wann wirst du sie trauen? Am Maienfest, am Maienfest. Ja, Sonntag über 8 Tage. Liesel, der Flachs liebt im Überschwamm. Wie geht das? Sprich. Ich weiß es nicht. Triffst du heute Fritz? Ja, auf der Siebenschläferhöhe. Wie liebt ihr euch denn? Ich hock mich auf seinen Bauch. Und Hinz und du? Wir tun's wie Stier und Kuh. Oh, Sodom und Gomorra. Siehst du, das ist im Überschwang. Dafür ist Hinz mein Herz allerliebster. Ja, ja, der Leib ist schwach und voller Tück. Spiel Haschen mit mir. Tick. Walddorf, wie es leibt und liebt. Und jetzt laufen sie über die Katzengasse, das Rosentreppchen, den Himbeerensteig und verlieren sich in den Wäldern am Hang. Aber am Bach zischelt es weiter mit I und Pi und Pipapo über Gerecht und Ungerecht. Ratschweiber, wie das Gift spritzt. Windige Ziegen. Aber Kuno. Kein Winkel, wo man sie nicht findet. Geilt sich auf mit gieriger Lippe, kratzt sich genüsslich den Hintern und quakt, quakt, quakt. Gib mir dein Messer. Flachs. Wozu? Ich will ein Zeichen in diese Birk schneiden, das wir später spüren mögen, wo wir glücklich gewesen sind. So ging das Leben im Dorf seinen Gang. Einigen war es ganz in Helligkeit gesenkt, anderen jedoch war jegliche Freud vergangen. Und es legte sich die Angst vor dem kommenden Tag aufs Herz. Die alte Hutz, die jetzt gänzlich allein, kam zu uns in die Pfarr, sorgte mit Liebe für Martinus und nahm sich mit löblichem Eifer der Wirtschaft an. Jakob, mein Küster, half ihr im Garten vor der Pfarr. Hui, was ein Wind! Das wird ein Gewitter! Rasch den Spaten! Jakob, welch Blümelein setzt du ein? Haselwurz pflanze ich. Aaronstab. Kein Boxkraut nit, kein Teufelszwirn. Bringt Glück. Adolisröschen und den vielblütigen Weißwurz. Nicht Weißwurz, nit. Weißwurz bringt Tod. Geh, üble Spinne. Rauch dein Knaster. Nein, nein, nein, nein, nein. Lass die zart Pflänzchen in der Erd. Trödelhex. Höllensteinfresser. Gevatterin Ex. Selber nach der Lichter. Missratene, elefantenfüßige Bestie. Gottloser Lindwurm. Notzucht und Mundfäule wünsche ich dir. Und dir die Pest, die Pest, die Pest. Ich aber saß in meiner Stuben, hielt den Martinum auf den Knien, der auf einer Schiefertafel Buchstaben schrieb, hörte ihre heftigen Worte und erschrak. Denn gleichsam, als habe er darauf gespitzt, fiel mein Blick auf ein Bild an der Wand, das die vier apokalyptischen Reiter darstellte. Und mein Söhnchen, das bisher dieses Bildes nicht sonderlich geachtet, saß heute auch und sprach. Vater, welche Reiter sind das an der Wand? Der Krieg, der Hunger und der Tod. Und der vierte? Die Pest. Thank you.